Abele und der blasse Moff. Ein Märchen von Albert Wendt. Tief, tief im Gebirge liegt die schöne Stadt Malachit. Liegt da wie ein Schmuckstück im samtenen Kästchen, wie eine Schönheit zwischen grünen Kissen, wie ein lange gesuchtes und endlich gefundenes Zuhause, geborgen unter einem hohen, weiten Himmel. Ach, seht doch nur, wie schön sie ist. Seht, wie friedlich sie schläft und wie anmutig sie erwacht, wie behaglich sie sich regelt. Und jetzt da, seht, jetzt lächelt sie. Guten Morgen, du Schöne! Guten Morgen, du Schöne! Guten Morgen, du meine schöne Stadt Malachit. Der kleine Kerl da. Dort auf dem Hügel neben der Stadt, der da so verliebt herumstammelt, das ist nicht etwa der Stadtnarr oder der Heimatkundelehrer, nein, das ist Abele, der Bürgermeister der schönen Stadt Malachit. Jeden Morgen steigt er auf diesen Hügel, um sich am Anblick seiner Stadt zu erfreuen, um dann im Rathaus mit vollem Herzen für die schöne Stadt Malachit zu arbeiten. Lächerlich. Ein lächerlicher kleiner Kerl ist unser Bürgermeister. Ja, aber ein sehr nützlicher, lächerlicher kleiner Kerl. Jeder, der so sehr liebt, macht sich lächerlich. Schade, dass neben ihm kein Platz für eine Frau ist. Im Gegenteil, da ist sehr viel Platz. Denn wer die Fühlkraft hat, sich mit solcher Wucht auf eine Sache zu werfen, der hat auch die Fühlkraft, sich noch auf eine andere Sache mit solcher Wucht zu werfen. Abele, klein Abele. Abele, klein Abele, lieb ganz formidabele. Aha. Seine Braut ist reich und fein, doch sie hat ein Herz aus Stein. Aha. Abele, ach Abele, wie bist du mit dem Schnabele? Ach, ihr dummen Pieper. Was wisst ihr schon von formidablen Bräuten und was wisst ihr schon von Herzen? Das Herz meiner Braut ist nicht aus Stein, ganz im Gegenteil. Ihr Herz ist lebendig und munter und es schlägt laut, manchmal sogar vorlaut. Ihr Kinder, ihr seid das Herz der schönen Stadt Malachit. Abele, klein Abele. Abele, klein Abele, kriegst Reise wie ein Rabele. So freundlich lebte und gedieh die schöne Stadt Malachit unter den Händen des kleinen Bürgermeisters Abele. Doch eines Nachts dringt in Abeles Schlaf, in seine sonst so heiteren Träume, ein widerliches Geräusch. Und Abele wird schwer ums Herz, als stünde ein riesiger Fuß auf seiner Brust. Tief besorgt steigt er am nächsten Morgen auf seinen Hügel neben der Stadt. Ein Riese. Ein Riese liegt auf meiner Stadt. Ein blasser Riese mit ungeheurem Wanst suhlt sich auf den Häusern. Sie scheuert sich den speckigen Rücken am Kirchturm, wälzt sich auf den Bauch und schlürft den warmen Duft aus den Straßen. Das Monster ist durchsichtig wie aus dicker Luft, aus fettigem Dunst gemacht. Und trotzdem lastet es schwer auf der schönen Stadt Malachit. Hey du, blasses Scheusal, sage mir deinen Namen. Blasser Moff, verschwinde von hier. Mach dich über Müllhalden und Rieselfelder her. Meine schöne Stadt Malachit bekommst du nicht. Und gehst du nicht freiwillig, dann fordere ich Abele. Ich Abele. Dich zum Kampf. Der kleine Mann droht wütend mit seiner kleinen Faust. Der Riese hebt erstaunt den Kopf und sucht den Horizont nach einem gewaltigen Herausforderer ab. Als er den hüpfenden Punkt auf dem Hügel entdeckt, grinst er breit und sagt nur: dreht sich behaglich auf den Rücken und kratzt sich den schwammigen Leib. Na, warte. Ich bin kein Muskelmann. Ich bin auch nicht sehr mutig. Ich kann gut in Papier wühlen und gut reden halten. Ich bin halt ein Bürgermeister. Doch wehe dem, der mir mein Malachit anrührt. Der soll sich wundern. Der Bürgermeister Abele steigt vom Hügel und stürmt in die Stadt. Er holt aus zu seinem ersten Schlag gegen den blassen Moff. Abele, klein Abele. Abele, klein Abele, tritt von der Komfortabele. Aha. Und kommst zu einer Klopperei, der schlägt. Wie ein Ritter, wie ein tapferer Ritter aus alten Zeiten in glänzender Rüstung auf einem gewaltigen roten Ross. So zieht unser Held in den Kampf. Ich sehe keinen Ritter. Ich sehe auch kein rotes Ross. Ich sehe einen kleinen Mann auf einer Feuerwehr in einem viel zu großen Löschanzug. In der Hand hat er kein Schwert, sondern eine Wasserspritze. Ich sehe einen Mannequin-Piss. Was für ein Strahl. Was für ein Druck. So eine Wasserkanone kann Meter dicke Wände durchschlagen. Jetzt hat der blasse Moff ausgemofft. Unser Abele wäscht den Himmel blank. Es wird Wasserschäden geben, es wird die Tünche von den Wänden fließen, die Primeln auf den Balkonen werden ersaufen. Und dort fühlt sich ein Cabriolet wie eine Badewanne. Still, liebe Frau Gabi, ich höre da etwas Seltsames. Schmerzensschreie sind das nicht. Es gefällt dem blassen Moff. Er genießt, wie ein dicker Mann unter der Dusche. Abele, der Ritter. Aha. Abele, der Ritter. Abele, der Ritter. Abele, der Riesenwächter. Aha. Macht mit einem Schlage aus unserem schönen Malachit. Aha. Riesenwaschanlage! Na gut, der erste Schlag war ein Schlag ins Wasser, aber der zweite... Ach, lächerlich. Er macht sich schon wieder lächerlich. Vor allem aber ist es zu teuer. Viel zu teuer. Wenn er Erfolg hat, dann lässt es sich verrechnen. Aber wehe, er hat keinen Erfolg. Dann muss er zahlen. Er könnte jetzt beginnen. Es ist dunkel genug. Da! Eine klare Flamme. Schwärme. Oh, Schwärme. Böller. Wunderbar. Kaskaden. Oh, sind die schön. Heuler. Ist das schön. Der Wasser. Oh, ist das. Der Blumenstrauß. Oh, das ist schön. Und das Finale. Oh. Der berühmte Feuertopf. Das zerreißt ihn, das zerstäubt ihn, das fegt ihn weg. Klingt nicht wie ein zerrissener, zerstäubter, weggefegter Moff. Doch eher wie ein Moff, der sich recht gut unterhalten fühlt. Abele, du armer Schlucker. Aha. Abele, du armer Schlucker, Riesenbecher, Feuerspucker. Riesenbecher, Feuerspucker. Dein Spitzen und dein Knallen, das hat uns sehr gefallen. Aha. Hoppa, hoppa, weiter, mache nur so weiter. Meister, Herr Poet. Verehrter Stadtdichter. Herr Bürgermeister. Du wabernder Nebelfurz. Aber Herr Bürger... Du eklige Sumpfblase. Du wattierter Albtraum. Wattiert? Das ist zu stark. Es kann nicht stark genug sein, Herr Poet. Bitte helfen Sie mir. Finden Sie starke Worte gegen den Moff. Ach so, meinen Sie das? Durch Wasser und Feuer ist der Blasse nicht zu besiegen. Versuchen wir es mit etwas Stärkerem. Mit der Macht der Sprache, mit der Kraft der Poesie. Dreckiges Luftferkel. Dreckiges Luftferkel. Fauliger Mundgeruch eines magenkranken Rhinozeroses. N wie Moder, O wie Orkus, FF wie falscher 50er, Moff. Es geht doch um Atmosphäre, um Stimmung, um das, was in der Luft liegt. Das ist doch Ihr Fach. Es ist doch Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass kein Mief und kein Muff und kein Moff in der Luft liegt. Schaffen Sie, Meister, ein starkes Werk gegen den Moff. Heute Nacht noch. Und morgen schleudern Sie es ihm, verstärkt durch gewaltige Lautsprecher, mitten ins Gesicht. Danke. Für den ehrenvollen Auftrag. Oh. Mein Werk wird donnern und blitzen vor Zorn. Danke für die kostbaren Anregungen, wabernder Nebelfurz. Das ist delikat. Doch die Sumpfblase, die sollte nicht nur eklig sein, sie sollte blasiert sein. Ja, ja, eine blasierte Sumpfblase. Sehr gut, arbeiten Sie weiter. Ich verabschiede mich. Lassen Sie sich nicht stören. Bis morgen. Den Poeten wird vor Glück und Eifer schwindlig. Er steht auf und öffnet weit das Fenster. Der Poet atmet tief ein. Die Luft riecht plötzlich sehr nahrhaft. Nach Bratensoße, nach dem warmen Motor eines Sportwagens, nach frisch gestärkten Kopfkissen, nach Rasierwassern, Schweiß- und Cognac-Fähnchen über den dicken Männern in der ersten Reihe eines Festsaales und es riecht nach vielen, vielen frisch gedruckten Büchern. Tief schlürft der Herr Poet diesen Duft in sich hinein. Moff. Flüstert ihn zärtlich. Moff. Und setzt sich an die Schreibmaschine. Eins, zwei, drei, viele. Sprechprobe. Sprechprobe. Bin ich gut zu hören? Gut zu hören? Ich habe den Auftrag von unserem Bürgermeister. Hoch, Abele! Hoch, hoch, hoch! Auf Anregung des Bürgermeisters soll ich. Abele! Hoch, hoch, hoch! Soll ich meine Wortkunst gegen den blassen Moff richten. Mit dem blassen Moff. Um ihn besser treffen zu können. Um ihn besser treffen zu können, frage ich. Wer ist der blasse Moff? Ist der blasse Moff eine obskure Erscheinung oder aber eine Lichtgestalt? Ist der blasse Moff eine Bedrohung aus der Fremde oder ist er ein Teil von uns? Schon gut, ich mache es kurz. Ich sage euch, wer der blasse Moff ist. Der blasse Moff ist der Atem unseres Wohlstandes. Der blasse Moff ist die Duftwolke unseres Reichtums. Der blasse Moff ist keine Last auf der schönen Stadt Malachit. Er ist der Schutz. Schirm über der schönen Stadt Malachit. Jetzt wissen wir, wer der blasse Moff ist. Jetzt fragen wir, wer aber ist Abele? Abele ist ein verbitterter, nicht gerade groß geratener Mann, ein zurückgewiesener Liebhaber, unsachlich in seiner Eifersucht. Der kleine Kerl nennt unseren Reichtum einen wattierten Albtraum. Er nennt die duftige Ausdünstung unserer schönen Stadt eine eklige Sumpfblase. Er nennt das Zeichen für unseren Erfolg einen wabernden Nebelfurz. Woher kommt diese unbeherrschte, krankhafte Wut auf eine freundliche Wolke des Glücks? Will der Zwerg nicht wahrhaben, dass seine Zeit zu Ende ist und eine neue Zeit begonnen hat? Will der Kümmerling mit Mitteln der Gewalt sein Gestern festhalten? Ich sage euch, ehren wir diesen Wicht für seine Vergangenheit und bestrafen wir ihn für seine zerstörerischen Attacken auf die Zukunft. Hoch lebe der blasse Moff! Nieder mit Abele! Hoch lebe der blasse Moff! Hoch lebe der blasse Moff! Hoch lebe der blasse Moff! Nieder mit Abele! Nieder mit Abele! Nieder mit Abele! Wir sind für Moff! Wir sind für Moff! Wir sind für Moff! Moff! Abele, klein Abele. Abele, klein Abele, hat Freunde respektabel. Respekt vor den Moneten, das Abele geht flöten. Lächerlich, wie der kleine Kerl mit einer Plastetüte in der Hand die Rathaustreppe hinabstolpert. Verlierer sind einfach lächerlich. Und wie er verloren hat. Er verlor den Kampf gegen den Muff, er verlor seine Arbeit, er verlor seine Ersparnisse, damit zahlte er für die Wasserschäden, er verlor sein Haus. Das reichte gerade für die Kosten des Feuerwerks. Der neue Bürgermeister ist schrecklich fett. Als wäre er ein Ableger vom Moff. Stimmt. Er ist etwas zu stattlich. Aber mit der richtigen Frau an seiner Seite würde er bald sehr gut aussehen. Dem Abele, dem schenkt die Stadt Buchstaben. Dem Abele, dem schenkt die Stadt Buchstaben. 1, 2, 3, so wird aus unserem Abele ein armes kleines Schabele. Abele! Tief, tief im Gebirge liegt die schöne Stadt Malachit. Liegt da wie ein Schmuckstück im samtenen Kästchen. Wie eine Schönheit auf grünen Kissen. Wie ein lange gesuchtes und endlich gefundenes Zuhause. Doch auf ihr lastet unfasslich und unverwundbar der blasse Moff. Wie soll ich das Elend beschreiben, das ihm reicher und reicher werden besteht? Wie soll ich die Verblödung beschreiben, wo doch noch nie so viel gedruckt und öffentlich geredet wurde? Freilich immer nur, mir geht es gut, ich wünsche keine Veränderung, und wer das wünscht, der ist ein gefährliches Abele. Wie soll ich ein Unglück beschreiben, das von den meisten als Glück empfunden wurde? Ich versuche es mit einer kleinen Szene am Stadtrand. Herr Doktor, mir ist so schwer ums Herz. Druck auf der Brust, ja. Schlafstörungen, ja. Nicht fassliches Unbehagen, ja. Angst. Ja. Alles klar. Innendruck und Außendruck stimmen nicht überein. Stellen Sie sich einen Flachwasserfisch vor, der ins Tiefe gerät. Der hat Druck auf der Brust, Schlafstörungen, nicht fassliches Unbehagen, Angst. Er ist innen einfach zu leicht und luftig, genau wie Sie. Stellen Sie sich dreimal täglich ans offene Fenster, atmen Sie tief ein und sagen dabei: Muff. Muff. Muff. Lassen Sie den Muff weit in sich hinein. Dann ist innen Muff und außen Muff, also Übereinstimmung, Harmonie und Behagen. Der Muff ist die Welt. Und Sie sind ein zerbrechliches, kleines Etwas. Also passen Sie sich an, oder Sie werden zerdrückt. Der Nächste, bitte. Und wenn nun aber meine Natur nicht anders kann, wenn sie einen inneren Moff-Widerstand hat? Dann fahren Sie zweimal im Jahr in den Süden und erholen sich vom Druck und halten dann hier durch. Bis zum nächsten Urlaub. Draußen auf dem Hügel neben der Stadt aber sitzt Abele. Verspottet, verjagt, arbeitslos und obdachlos. Sitzt da, Tage und Nächte, bei Wind und Wetter, wartet, denkt nach und beobachtet den Riesen. Wartet auf Hilfe. Denkt, soll ich in die Fremde ziehen oder soll ich zurück in die Stadt? Beobachtet, dass dem Riesen niemand und nichts etwas anhaben kann. Da kommt der Mond vorbei und sagt: Lächle, Abele, mach's wie ich. Lächle geheimnisvoll und zieh gleichgültig deine Kreise. Sei freundlich und misch dich nicht ein. Und wenn du dich einmischst, dann nur versteckt, so wie ich die Meere hebe, die Stimmung der Frauen und die Fantasie. Lächle, Abele, mach's wie ich. Da kommt der Wind vorbei und sagt: Spitzige Sätze, Abele, mach's wie ich. Tanz durch die Städte hindurch, schubs alles durcheinander und zieh weiter, ohne dich umzudrehen. Spiele, Abele, mach's wie ich. Da kommt eine Gewitterwolke vorbei und sagt: Lass es raus, Abele, raus wie ich. Lotte deine Wut heraus, ganz egal wie's brennt. Danach geht's dir besser. Lass es raus, Abele, raus wie ich. Da kommt ein streunender Kater vorbei und sagt: Genieße, Abele, mach's wie ich. Das Glück findest du in einem aufgeschlitzten Müllsack und im Geschrei mit den rolligen Katzen. Geh in die Kaufhäuser und hinterher zum Tanz. Genieße, Abele, mach's wie ich. Doch Abele hört nicht auf die Ratschläge. Er wartet, er denkt und beobachtet den blassen Moff. Und eines Abends wird er für seine Geduld belohnt. Warum ist der Moff heute so unruhig? Warum richtet er sich heftig auf? Warum fuchtelt er ängstlich mit den Armen? Da, ein seltsamer, fremder Vogel kreist über dem blassen Moff. Ein schneeweißer Vogel mit langen, scharfen Flügeln schwebt tiefer und tiefer. Der Riese duckt sich, presst sich flach auf die Stadt. Der fremde Vogel stürzt mit einem bösen Schrei herab und streift mit der Flügelspitze den feisten Hintern des Riesen. Da! Es löst sich ein Wölkchen und steigt auf und vergeht. Der Riese reibt sich stöhnend die verletzte Stelle. Der blasse Moff ist verwundbar. Der fremde Vogel aber steigt auf und verschwindet in der Ferne. Es war eine Möwe, die sich ins tiefe Gebirge verirrt hatte. Der blasse Moff ist verwundbar. 1000 Möwenflügel zerschneiden ihn in 1000 Wölkchen, die dann aufsteigen und vergehen. Wie aber locke ich 1000 Möwen über die Stadt Malachit? Mit einem Fest, das die ganze Stadt feiert. Mit einem Fest, das aus der stillen, vornehmen Gebirgsstadt eine lebendige, tobende, kunterbunte, duftende Hafenstadt macht. Mit diesem Plan im Kopf geht Abele zurück in die schöne Stadt Malachit. Die schöne Stadt Malachit? Nein, Malachit ist keine schöne Stadt mehr. Sie ist von oben bis unten besudelt und beschmiert. An allen Wänden steht in wuchtigen, auslaufenden Buchstaben: Wir Hasen. Wir Hasen? Was denn für Hasen? In meiner Geschichte gibt es doch gar keine Hasen. Und dort steht: Wir Hasen den Blasen. Jetzt verstehe ich. Das soll heißen, wir hassen den Blassen. Aha. Wir hassen den Blassen. Am Rathaus steht: Nie dienen wir dem Moff, lieber gehen wir drauf. Nie dienen wir dem Moff, lieber gehen wir drauf. Die Schule ist beschmiert. Wir lernen nicht für den Moff, wir bleiben lieber doof. Wir bleiben lieber doof. Aha. Der Bauch der Stadt, also die Geschäftswelt, gedieh unter dem blassen Moff. Der Kopf der Stadt, also die Gelehrten- und Künstlergilde, hat stets eine gute Nase für die Sieger. Aber das Herz der Stadt, die Kinder, das war rebellisch und schlug wild. Kinder? Das sind keine Kinder, das sind Ungeheuer. Das sind Monster, hart und böse. Man traut sich nicht auf die Straße. Die armen Lehrer sind überfordert und die Eltern sind verzweifelt. Und wissen Sie, was für Spiele sie spielen? Na, nicht etwa Hopse und Völkerball, so wie wir damals. Nein, ihr Lieblingsspiel heißt Schwäne vergiften im Park. Sie packen einen am Penner, schleifen ihn zum Schwanenteich und werfen ihn fröhlich ins Wasser. Und als sie wieder einmal so ein Bündel Lumpen zum Teich schleifen, krächzt dieses Bündel. Und dieses Krächzen war den Kindern vertraut. Aha. Das Lumpenbündel war früher einmal Bürgermeister und hieß Abele. Aha. Abele, ach Abele, du spitz die faule Schabele, der Kaulnip ist mein Schnabel, verkrindet dein Gesicht. Tief wie unser Abele, tiefer ging es nicht. Es geht tiefer, Kinder, viel tiefer. Und am tiefsten bist du gefallen, wenn du im Kopf wie faulig Schrabele stinkst. Tief fiel unser Abele, doch so tief fiel er nicht. Nein, Kinder, in meinem Kopf ist es hell und aufgeräumt. Ich habe dort einen sauber ausgearbeiteten Plan. Und Abele berichtet von der Möwe und von der Möglichkeit, die brave Gebirgsstadt in eine wilde Hafenstadt zu verwandeln und so die schöne Stadt Malachit vom blassen Moff zu befreien. Schnell ist ein Märchen erzählt. Doch nicht so schnell weicht der Dreck von Abele. Und dieselben Kinder, die so hart und böse ihr Wir Hasen an die Wände schrieben, dieselben Kinder baden Abele, ohne sich zu ekeln, füttern ihn und kleiden ihn ein. Schnell ist ein Plan erdacht, doch nicht so schnell weichen Zweifel und Misstrauen. Abele, ach Abele, bist ein verträumtes Knabele. Aha. Es wird wohl nicht gelingen. Niemals lässt sich Malachit zu einem Tänzchen zwingen. Niemals lässt sich Malachit zu einem Tänzchen zwingen. Aha. Gerade Esel. Aha. Steife Ziegen. Aha. Lassen Kühe fliegen. Lassen keine Kühe fliegen. Brave Esel, steife Ziegen. Lassen keine Kühe fliegen. Ach, ihr dummen Pieper. Was wisst ihr schon von braven und steifen Leuten? Die bravesten und steifesten sind die albernsten und die übermütigsten, wenn sie in großen Massen Feste feiern und wenn sie sich verkleiden können. Sie werden mitspielen, aber nur, wenn wir ihnen die wahre Absicht unseres Spiels verheimlichen. Und Abele behält recht. Die schöne Stadt Malachit war reif für ein großes Fest. Die Geschäfte gehen gut. Nur die Stimmung ist schlecht. So ein bisschen Tralala kommt gerade richtig. Als Bürgermeister ist er nicht mehr zu gebrauchen, aber ein guter Oberkasper ist unser Abele allemal. Ah ja. Und die wenigen Spielverderber können mit starken Argumenten gewonnen werden. Der Umsatz, ja, wird steigen. Ah. Es ist auch gut für die Gesundheit. Oh. Und meine Damen, ja? Bedenken Sie, dass so ein Spektakel die Sinnenfreude der Herren aus dem tiefsten Schlummer erwecken kann. Ja, ich weiß auch schon ein passendes Hafenkostüm. Würden Sie mir, liebste Freundin, ein kleines rotes Täschchen leihen? Hui, hui, die Das Fest beginnt. Es ist eine Mischung aus Karneval, Maskenball und Liebesparade. Eine ganze Stadt spielt Theater. Eine ganze Stadt spielt lautes, buntes, wimmelndes Leben. Eine ganze Stadt spielt Köpfe heben, Stimmen heben und Laune heben. Das kleine Abele ist der große Regisseur. Die Kinder spielen die vielen Fremden einer Hafenstadt. Und zugegeben, es sind etwas zu viele Indianer dabei. Aber es sind auch unglaublich viele Fremde zu sehen und zu hören. Die Kleiderschränke der Mütter haben prächtige Gewänder, Turbane, Schärpen und Schleier hergegeben. Hey du, warum hast du den Pelzmantel links herum an? Bin doch ein Eskimo, sieht man doch. Aha. Und du mit dem Riesenhut. Woher kommst du und wohin gehst du? Keiner weiß, woher ich komme. Keiner weiß, wohin ich gehe. Denn ich bin der geheimnisvolle Fremde. Dann viel Glück auf den Weg. Auch die fremden Sprachen sind interessant. Am häufigsten hört man Chinesisch und Italienisch. Das Chinesische mit vielen Chin, Chan und Chons und das Italienische sind die Namen der besten Fußballspieler. Untermischt mit Tortellini, Pepperoni, Bambini und Ferrari. Es gibt auch einen richtigen Hafen. Die Rathausterrasse ist die Quaymauer und die parkenden Autos davor wurden zu Fischerbooten umgerüstet. Faustgroße Löcher in die Dächer gesägt, 3 Meter Stangen als Maste hineingesteckt und ein paar Laken als Segel. Von weitem sieht das sehr echt aus. Die Autobesitzer stehen auf den Dächern, haben kratzige Pullover an und Pudelmützen auf. Sie halten sich mit einer Hand an den Masten fest und schwingen mit der anderen Rumflaschen. Dabei singen sie Seemannslieder. Probleme gab es mit den dünnen Stadtfrauen. Sie mussten mit Kissen vorn und hinten ausgestopft werden, um als Fischweiber zu taugen. Das Schreien und Zanken aber mussten sie nicht lange üben. Und zwischen all dem Lärm ist Abele auch eine kleine stille Gruppe gelungen. Drei Mädchen in hellen Kleidern stehen am Quai und winken mit winzigen Tüchlein. Ich verstehe das nicht. Wie soll ich sein? Sehnsüchtig. Einfach nur sehnsüchtig. Warum? Wonach denn? Nach dem großen Glück hinterm Horizont. Jetzt verstehe ich. Es geht um eine Beziehung zu einem geilen Typen. Ja, genau das meine ich. Blaskapelle imitiert Schiffssirenen, Kranhupen und Kistenkrachen. Das Fest ist weit zu hören, weit zu sehen. Und es riecht auch stark. Abele sucht den Himmel ab. Nichts. Nichts. Vielleicht machen wir etwas falsch. Vielleicht fehlt etwas sehr Wichtiges. Hey! Warum ist da drüben nichts los? Warum wurde der feine Gasthof zur Goldenen Gans nicht in die lärmende Hafenkneipe zum tollwütigen Seehund verwandelt? Warum ist kein wüster Gesang, kein Streit und kein Fluchen zu hören? Und wo ist die geplante Schlägerei? Abele betritt die Schankstube. Am Stammtisch sitzen mit gerümpften Nasen die besseren Herren der Stadt. Verehrte Herren, bitte spielen Sie mit. Beteiligen Sie sich am großen Hafenfest. Donnern Sie Ihre Bierhumpen kräftig auf die Tische. Schreien Sie sich an. Grölen Sie trunken. Das ist ja wohl eine Zumutung. Ja, ja. Und Sie, meine Damen am Nachbartisch, setzen Sie sich bitte auf die Schöße der Herren. Strampeln Sie mit den Beinen. Werfen Sie die Köpfe zurück und kreischen Sie Ihr Lüster. Oh Gott. Viele tausend Jahre waren nötig, damit das Spiel zwischen den Geschlechtern eine gewisse zivilisatorische Höhe erreichen konnte. Zarte Anspielung, scheuer Blickwechsel, versteckte Berührung, vorsichtige Fragen und vieldeutige Antworten. Aber vielleicht sollte man es mal ganz anders probieren. Sie springt dem erstbesten Herrn auf den Schoß und benimmt sich, wie er es Abele geheißen. Also, können Sie das bitte mal lassen? Es scheint ihr auch Spaß zu machen. Tja. Doch als sie bemerkt, wie die Runde sie anstarrt, auch der Herr, auf dem sie sitzt, steigt sie ab, hebt die Schultern und sagt... Ein Versuch, pardon. In die Stille hinein fließt eine ölige Stimme. Herr Abele, erläutern Sie uns doch noch einmal dieses szenische Detail mit der aggressiven körperlichen Variante einer Konfliktlösung. Sie nannten es vulgär Kneipenprügelei. Richtig. Demnach wäre es für Sie wünschenswert und für das große Fest eine Bereicherung, wenn ich Ihnen mit dieser Faust hier auf die Nase schlage. Ah. Oh. Es kommt Spielfreude auf. Und nach den ersten tastenden Rempeln und Schubsern prasseln die gemeinsten Schläge auf das kleine Abele. Nach den Schlägen mit den Fäusten kommen Fußtritte. Und nach den Fußtritten zerbersten Gegenstände auf Abeles Kopf. Auch die Damen wollen plötzlich mitspielen. Und Abele rollt mit dem Knäuel feiner Herren aus der Tür auf die Straße. Und als er auf dem Rücken liegt, kann er in den Himmel sehen. Plötzlich halten die Schläger inne. Ihre Fäuste erstarren in der Luft. Ihre Mäuler öffnen sich blöd vor Staunen. Auf Abeles zerdroschenem Gesicht breitet sich etwas aus, etwas Unwiderstehliches, etwas bezaubernd Kindliches. Abele lächelt. Unzählige Möwen öffnen den Himmel über der schönen Stadt Malachit. Sie zerteilen den blassen Moff mit ihren scharfen Flügeln. Und winzige Wölkchen steigen still auf und zergehen in der Höhe. Tief. Tief im Gebirge liegt die schöne Stadt Malachit. Liegt da wie ein Schmuckstück im samtenen Kästchen. Liegt da wie eine Schönheit zwischen grünen Kissen. Liegt da wie ein lange gesuchtes und endlich gefundenes Zuhause, geborgen unter einem weiten, hohen Himmel. Abel ist wieder Bürgermeister dieser schönen Stadt. Aber er ließ sich nur noch mit Captain, mein Captain, anreden. Alle Jahre wieder wird ein großes Hafenfest gefeiert, um zur Himmelspflege fremde weiße Vögel anzulocken. Und solltet ihr einmal mit dem Zug durchs tiefe Gebirge fahren, aus einem Tunnel kommen und plötzlich an einer Hafenstadt vorbeisausen, dann war das kein Tagtraum. Dann habt ihr die schöne Stadt Malachit mit eigenen Augen gesehen. Abele und der blasse Moff. Ein Märchen von Albert Wendt. Dramaturgie Thomas Fritz. Es spielten Abele, Karl-Heinz Koinski, Moff, Wolfgang Sörgel, Herr Rath, Gerd Gütschow, Herr Konrad, Fred Alexander, Frau Moni, Franziska Trögner, Frau Gabi, Sabine Steglich, Poet, Ilja Richter, Doktor, Hans-Joachim Hegewald, Patient Viktor Deiß, der Erzähler war Rudolf Wessely. In weiteren Rollen Hilma Eichhorn, Marie Cornelsen, Nadine Eckert, Sebastian Eckert, Sebastian Fischer, Martin Günther, Christian Hase, Julia Hoffmann, Wolfgang Jakob, Käthe Koch, Wiebke Merz, Wolf-Dieter Rammler, Karl Rieper, Sarah Rieper, Willi Scholz, Juliane Scholze und Siegfried Worch. Schnitt Robert Baldowski, Ton Evelyn Rühlemann. Musik Peter Keitzer und Martin Urixhardt. Mit Otto Lechner, Anton Burger, Jean de Brousseau, Hans Tschiritsch, Bernhard Rabitsch, Clementine Gasser, Georg Graf, Patrice Erall, Herbert Reisinger und Peter Lössl. Regieassistenz Frank Düsekow. Regie Götz Fritsch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 1999.